WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer etwas verkürzten Woche durch den Feiertag gestern. Aber schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer freien Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah. Sarah ist 28. Guten Morgen. Ja. Morgen, hallo. Hallo, Sarah. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich im Moment, ja nicht nur im Moment, seit Jahren schon ein großes Problem habe mit meiner Ehe. Mhm. Ich bin jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Es fing alles erstmal schön an und nach ein paar Jahren hat der mein Ehemann sein wahres Gesicht. Wie ist das wahre Gesicht? Der Teufel, was ihn geschieht. Der Teufel? Ja. Das klingt dramatisch. Sag's mal konkret. Es fing vor, das erste Mal war es vor 6 Jahren, hat er mich geschlagen. Mhm. Hatte ich 2 Finger gebrochen, Lippe auf, geplatzt, blaue Augen. Warum hat er das getan? Ich bin ja Gastronomie tätig, ich bin Service tätig in der Küche und weil ich 5 Minuten später aus der Arbeit gekommen bin, hat ihm nicht gepasst, weil er noch woanders wollte und hat dann bei meiner Arbeitskollegen, die haben ihn mit nach Hause genommen, der ist so schnell gefahren, hat gesagt, du bleibst jetzt stehen, ich möchte jetzt nach Hause laufen und das hat ihm halt nicht gepasst, auch ausgestiegen, mich auf dem Auto gezerrt und mich dann mitten auf der Straße geschlagen nachts. Wie oft kommt es vor, dass er dich schlägt oder so misshandelt? Das ist jetzt nicht mehr passiert. Bitte? 3-mal ist jetzt passiert. Ja. Also bin ich jetzt 10 Jahre verheiratet, 3-mal passiert. Mhm. Es ist ja nicht nur ein Schlagen, das ist einfach auch dieses, er macht mich auch psychisch fertig oder hat mich psychisch fertig gemacht. Er hat dich einmal geschlagen. Bleiben wir noch bei der körperlichen Gewalt, ja. Da sind die Finger, hat er die Finger auch gebrochen. Genau, ja. Bei den anderen beiden Malen, wie verletzt warst du da? Also das erste Mal, das war in den Flitterwochen, da hat er mich versucht zu erwürgen. Es ist für mich schon, ja, Schlagen ist es natürlich auch. Ja, und das letzte Mal war vor 2,5 Jahren, da hat er mir die Nase gebrochen. Hast du gerade gesagt, das war in den Flitterwochen? Ja. Aber meintest du nicht vorhin, dass so die ersten 6 Jahre das... Ja, ja, er war auch betrunken, muss ich dazu sagen. Und ist keine Entschuldigung, auf gar keinen Fall. Nein, aber immerhin zeigte sich das doch dann schon so früh, dass da was mit ihm nicht stimmt. Genau, und er hat sich entschuldigt, ich habe sich auch geglaubt und gesagt, okay, es war ein einmaliger Fehler, es ist doch nie wieder vorkommen, habe ich mir gedacht. Ja, aber dabei ist er nicht geblieben. Ja, du sagtest gerade, es geht auch um psychische Gewalt. Genau. Was macht er da? Mich unterdrücken, mich bedrohen. Wenn ich das und dies nicht mache, dann werde ich jedem erzählen, was ich ihm erzählt habe, meine Familie, halt, was ich ihm anvertraut habe. Darfst du ein kleines eigenes Leben führen mit Freundeskreis, mit Freundinnen und so weiter? Er sucht mir die Freunde eigentlich aus. Ich habe auch durch ihn habe ich meine ganzen Kontakte abgebrochen früher, meine guten Freunde, sehr, sehr gute Freunde. Ja, jetzt habe ich nur noch eine einzige, aber es passt auch nicht. Wie sieht dein Kontakt zu deiner Familie, deinen Eltern zum Beispiel aus? Meine Mutter, nicht gut. Im Moment überhaupt nicht gut, das passt ihr nicht. Das heißt, eigentlich war der Kontakt gut, aber er hat ihn unterbunden. Es ist ja meine Schuld. Meine Mutter sagt ja auch, es ist dann, dass wir so einen schlechten Kontakt haben, weil du ein Egoist bist und du denkst nur an dich, du willst dich trennen, das geht bei uns nicht. Ich habe das nicht verstanden. Entschuldige, sag's nochmal. Die Mutter sagt... Ich wäre ein Egoist. Sagt die Mutter. Ja. Hm. Ich würde nur an mich denken und bei uns gibt es sowas nicht, dass man sich trennt. Ach so, die Mutter ist gar nicht mal auf deiner Seite. Nein. Was heißt bei uns? Aus welchem Umfeld oder Kulturkreis kommst du? Ich bin ja Kurdin Und ja, bei uns geht das. Also, umso schlimmer, dass die eigene Mutter, ich gehe mir davon aus, dass sie mitkriegt, wie schlecht es dir geht und sie nicht auf deiner Seite steht. Ja. Und, der Vater genauso. Mein Vater ist verstorben. Ah ja. Hast du mit deinem Partner Kinder? Bitte nochmal. Hast du Kinder oder habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, 4 Jahre alt. Ja. Wie verhält er sich dem Kind gegenüber? Er liebt sie. Er macht alles für sie. Aber sie sieht ja alles. Also sie bekommt alles jetzt sonst. Als sie die Nase gebrochen hat, hat sie es gesehen. Was natürlich sehr schlimm ist für so ein kleines Kind. Ja, wenn, genau. Also sobald wir auch irgendwie uns normal unterhalten und denkt sie, wir streiten und bekommt dazwischen, sagt halt auf damit. Also auch wenn es eine normale Unterhaltung ist. Du hast regelrechte Angst vor deinem Partner. Ich habe keine Angst mehr, nein. Nein? Ich habe nur Angst vor meiner Mutter und vor meinen Geschwistern. Du hast keine Angst vor ihm, der dir schon so viel Schmerzen zugefügt hast. Du hast Angst vor deiner Mutter. Warum? Ja, weil die Angst, ich weiß nicht, der hat... Ich habe keine Angst mehr vor ihm. Was könnte deine Mutter dir denn antun oder deine Familie? Also ich muss dazu sagen, gerade eben war noch meine Mutter 20 oder eine halbe Stunde ist jetzt schon weg. Sie war bei mir vorhin, sie hat wieder gesagt, also entweder bleibe ich bei ihm oder aber wenn ich mich scheiden lasse, bin ich für die gestorben. Das ist wirklich ungeheuerlich. Das heißt, sie droht dir mit Kontaktabbruch und mit Rauswurf aus der Familie quasi. Ja, genau. Und du hast sicher Geschwister auch noch? Ja, ich habe noch andere Geschwister, 7 andere Geschwister, ja. Ja, und stehen die auf der Seite der Mutter? Ja. Das heißt, du hast keine Verbündeten? Nein, mein Bruder, aber dem interessiert, glaube ich, also der sagt für mich, ich stehe hinter dir, aber... Du stehst ziemlich alleine da? Ja. Mhm. Was empfindest du für deinen Partner noch? Gar nichts mehr. Kein Hass, keine Liebe, kein Respekt, gar nichts mehr. Wenn du so zaubern könntest, wie würdest du dein Leben verändern wollen? Ich würde hier weggehen, da wo ich gerade jetzt lebe. Mhm. Ich würde ein geregeltes Leben einfach alleine sein, meine Tochter erziehen. Schönes, ruhiges. Mhm. Auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall weg von dem Mann. Weg von allem. Wie kommt das bei dir an, dass deine Mutter sich gegen dich positioniert? Wie empfindest du das? Ich empfinde, denke ich mir, was ich empfinde, ist das schade. Ich finde das total schade. Ich fühle mich dann. Du bist doch auch Mutter. Du würdest dich doch immer auf die Seite deines Kindes stellen, wenn deinem Kind es schlecht ginge. Ja, oder? Ich auch. Ja. Das kann doch auch nicht Tradition aus eurem Kulturkreis sein. Die Tradition sagt doch auch, ich liebe mein Kind. Wie kommt das, dass sie so drauf ist? Ich weiß nicht. Hm. Zwingt dein Partner dich noch zum Sex? Nein. Das heißt, ihr habt gar keinen Sex mehr? Nein, seit 1,5 Jahren ungefähr nicht mehr. Ich saß auf der Couch und er im Bett mit der Kleinen. Ja. Glaubst du, dass er nebenher irgendwas am Laufen hat? Ich habe keine Ahnung. Wäre es dir egal? Es ist mir egal, ja. Hm. Sarah, meine Meinung ist ganz, ganz eindeutig. Das kannst du dir sicherlich denken. Meine Meinung ist, du bist eine junge Frau. Du hast jetzt schon so viele Jahre Angst und Leid hinter dir. Psychisches, seelisches Leid, körperliches Leid. Das ist so unwürdig und du bist so verletzt. Du bist eine erwachsene und eigenständige Person, die man respektieren muss. Und dein Partner respektiert dich nicht und leider Gottes deine Mutter nicht. Nein. Du musst weg, du musst raus aus diesem ganzen Kreislauf, auch wenn du dann deine Familie verlässt, so schwer das ist. Wenn es deiner Mutter nachgeht, wirst du eine alte Frau im Unglück. Und das kann ja nicht sein. Ich weiß natürlich, dass das alles leichter gesagt ist als getan. Vor allen Dingen, wenn man sich in deine Situation hineinversetzt. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Die Alternative ist tiefes Unglück. Ja, ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe mir vorhin, als wir gegangen sind, habe ich gesagt, weißt du was, Sarah? Lebt mal so weiter und also, es hört sich total blöd an, aber da habe ich echt noch gedacht, ich warte ab, bis es hört sich jetzt wirklich schon blöd an, aber ich warte ab, bis Mama. Wenn jeder stirbt mal irgendwann, aber bis sie nicht mehr da ist und dann lass dich scheiden. Also wirklich dieses, ich habe aufgegeben jetzt schon. Ich habe wirklich aufgegeben zu kämpfen in meinem Leben. Gib nicht auf, es ist dein Leben. Es sind deine Jahre, die verloren gehen. Die kriegst du nie wieder rein. Und ich kann das gut verstehen, dass du gekränkt bist und sehr traurig bist, dass deine Mutter sich so verhält. Aber versuch vielleicht auch mal ein bisschen zornig zu werden, dass sie sich so verhält. Und versuche so gegen die Angst vorzugehen. Es ist so schlimm, was sie macht, finde ich. Da gibt es keine Entschuldigung. Aber auch nicht den Hauch einer Entschuldigung. Du solltest dir, finde ich, da du keinen richtigen Verbündeten hast und keinen, der dich unterstützt, du solltest dir für diese Schritte, solltest dir von außen Hilfe suchen, in Form einer Beratung, einer Therapie oder was auch immer. Es gibt ja auch Beratungen für Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, wo die Berater sich ja noch besser auskennen, als wenn du zu einem deutschstämmigen Psychologen gehst. Ja, Domian, weißt du, was das Problem ist? Ich werde ständig kontrolliert, egal was ich mache. Das Erste, die das ist, ist meine Familie. Und dann kontrollieren die mich damit. Sarah, weißt du, was du machen musst, wenn alle Stricke reißen? Dann nimmst du dein Kind und gehst ins Frauenhaus. Da kommen die nicht rein. Das ist die letzte Notausfahrt für Frauen in deiner Situation. Pack deine Sachen, nimm dein Kind und ins Frauenhaus. Pass mal auf, meine Psychologin, die Sabine, ruft dich jetzt nochmal an. Ja. Und die wird dich immer versorgen mit allen Informationen, die du brauchst. Okay. Und dann musst du entscheiden, wie du vorgehst. Ja. Geh raus. Ich kann mich nicht entscheiden, geh raus. Vielleicht kannst du es jetzt noch nicht sofort, aber ich merke ja, du bist so alle und das geht nicht. Das ist dein Leben, das ist dein junges Leben, was vor die Hunde geht, so. So, liebe Sarah, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von Sabine zurückgerufen. Okay, danke schön. Viel Glück, alles Gute und viel Kraft. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Hier ist Tatjana. Tatjana ist 32. Guten Morgen, Tatjana. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, Tatjana, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich bin gestern im Rollstuhl vom Blitz getroffen. Also mein Rollstuhl ist vom Blitz getroffen worden auf der Straße oder halt auf der Straße. Ja, ich bin mit einer Freundin unterwegs gewesen. Wo war das? In welcher Stadt? Ich komme aus Oberhausen. Aus Oberhausen. Da hat es auch kräftig gescheppert, ne? Da hat es richtig gescheppert und die Bäume flogen raus und die Tonnen waren umgekippt. Naja. Und du warst mit dem Rollstuhl auf der Straße zu der Zeit? Genau, ich bin da reingekommen, ich wollte wieder nach Hause, mit einer Freundin bin ich gefahren und dann knallte das auf einmal in meinem Rollstuhl, also da kam irgendwo ein Blitz runter, ich weiß nicht, ob er wirklich bei mir eingeschlagen oder woanders, auf jeden Fall, das knallte auf einmal und dann war mein Rollstuhl aus. Was, der war aus? Ja, dann war der aus. Ach so, weil es ist ein Elektrorollstuhl. Genau, ich habe einen Elektrorollstuhl und dann war der aus. Aber ich mach das einmal peng und dann... Ja. Aber du persönlich bist nicht von dem Blitz getroffen worden? Nee. Gott sei Dank. Ich habe auch nichts gehabt, weil ich habe hier die Reifen drunter. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, wie komisch. Genau, ja. Aber die Räder und das ist ja wie beim Auto auch. Ja. So, dann stehst du da in diesem, das war ja nur gestern wirklich extrem, ich habe sowas noch nie erlebt, so ein extremes Unwetter. Aha. Hier in Köln. Und in Köln war es noch nicht so schlimm wie in Düsseldorf oder vielleicht auch im Ruhrgebiet. Nun stehst du draußen, der Rollstuhl ist platt. Wie ging es dann weiter? Ja, eine Freundin von mir, die hat einen ganz großen Rollstuhl. Also die hat so einen, ich sag mal Kastenwagen. Ich habe einen Sportrollstuhl. Und die hat mich dann nach Hause geschoben sozusagen. Abgeschleppt. Genau. Mhm. Und ich hatte es Gott sei Dank nicht mehr weit. Aber das war halt trotzdem ein Schreck weg, weil ich habe Gott sei Dank nichts gehabt, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wenn jetzt einer zu Fuß gelaufen wäre und der hätte sowas gehabt, ich glaube, der hätte richtig alt ausgesehen. Mhm. Also das war mein Glück, glaube ich, dass ich da, dass sie dabei war. Seid ihr denn richtig? Nee, auch dass ich keinen Bodenkontakt hatte. Ne? Also wenn jetzt einer Bodenkontakt, der Rollstuhl ist ja wie ein Käfig, glaube ich. Und die hatten auf jeden Fall richtig Glück. Also ich glaube, das war ein zweites Leben. Das kann wirklich sein. Seid ihr denn dann richtig nass geworden? Es hat ja auch sehr stark geregnet. Glitschen nass. Ich habe gedacht, wir fliegen erstmal weg. Das war ja stürmisch. Und dann sind wir auch ganz schnell nach Hause. Und dann war ich auch richtig froh, dass wir lebend und heil alle im Sinne nach Hause gekommen sind. Dann bin ich auch richtig froh, dass wir beide unterhalten und du nicht verletzt bist oder was Schlimmes passiert ist. Wie geht denn das jetzt? Ein Rollstuhl ist ja eine teure Angelegenheit. Wer kommt jetzt für die Kosten auf? Die Krankenkasse muss dafür jetzt aufkommen. Ah. Ja, ich kann das ja nicht. Und das ist ja ein Reparaturschaden. Und ich denke, dass ich dann einen neuen Motor oder sowas bekommen muss. Und dann gucken wir mal. Hast du denn heute schon mit der Krankenkasse telefoniert? Ja, die haben den ja schon abgeholt. Ach so, okay, dann ist das alles gut organisiert. Das ist, ja, man kriegt ja dann ein Leihgerät auch. Und dann kann ich trotzdem fahren. Aber ich werde bei Gewitter bestimmt, ja, es kam ja plötzlich, ne? Ja. Das zog sich zu und dann knallte das. Das war du wärst ja auch nicht bewusst wahrscheinlich bei dem Gewitter rausgefahren. Du bist überrascht worden davon. Ja, deswegen ja. Also das kam ja ganz plötzlich. Also machen wir drei Kreuze, dass alles doch glimpflich abgegangen ist bei dir. Leider Gottes gab es ja sogar 6 Todesopfer in Nordrhein-Westfalen und wahrscheinlich sogar zahlreiche Verletzte. Also schön, dass es bei dir so gegangen ist. Vielleicht noch eine Frage, warum sitzt du im Rollstuhl? Ich habe eine Beckenoperation gehabt. Ich bin schon 4-mal operiert und ja, dadurch funktioniert das nicht mehr mit dem Laufen so und dadurch bin ich auf den Rollstuhl halt angewiesen. Und seit wie vielen Jahren schon? 4 Jahre jetzt erst, also noch nicht so lange, 4 Jahre. Jetzt. Vorher ging alles gut und du konntest laufen? Ja, gut, würde ich mal nicht gleich behaupten. Also mit viel Schmerztabletten ging es, aber ich bin auch immer schon so abgekippt und konnte eigentlich nicht wirklich. Und deswegen bin ich ja dann in eine Spezialklinik gekommen und die haben mich dann komplett oder haben das ganze Becken dann operiert. Das hat auch 7 Stunden gedauert. Das hat mir gereicht. Was ist denn da in dem Becken nicht in Ordnung, dass das so im Becken Schiefstand habe ich gehabt und die Gelenkspfanne passt nicht zur Hüfte. Also das heißt, der Hüftkopf passte nicht da rein und das musste halt korrigiert alles werden. Das klingt nach Schmerzen. Das hat, ja, ich nehme heute auch noch Medikamente dafür, aber das geht jetzt. Gibt es denn die Chance, dass du irgendwann aus dem Rollstuhl wieder raus kannst? Die andere Seite ist ja auch kaputt und ich lasse mich auch nicht mehr operieren, Domian. Das war zu schlimm. Ja, also 7 Stunden Narkose und dann zum 4. Mal schwere Operation. Das macht der Körper irgendwann. Das heißt, du hast dich mit dem Rollstuhlfahren dann auch schon arrangiert? Ja, doch. Ja. Also ich war eigentlich immer unfallfrei. So, aber jetzt, ja gut, das war ja jetzt kein Unfall, genau, das war ja Glück, aber dafür fahre ich schon unfallfrei und gut. Ja, also Tanja, ich bin zufrieden. Dann sind wir auch alle zufrieden, dass es dir relativ gut geht und dann hoffen wir, dass du bald wieder einen schönen, schicken, flotten Rollstuhl kriegst und alles wieder so machen kannst wie vorher. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und hier ist Petra. Petra ist 46. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen. Hallo Petra, um was geht's bei dir? Ich führe eine FM-Beziehung auf psychischer Ebene mit einem verheirateten Mann. Auf psychischer Ebene? Ja. Was heißt das konkret? Es ist einfach so, dass es nicht mehr auf die Schmerzen quasi auf körperlicher Ebene sind für mich, sondern die Schmerzen, die er mir zufügt, sind mittlerweile sehr, sehr extrem. Ach so, du bist die devote Rolle. Ich bin die devote, ich hab's am Anfang so verstanden, als wärst du die Dominante. Du bist oh, die nee, devote. Nee, das geht nicht bei mir. Welche psychischen Schmerzen fügt dieser Mann dir denn zu, die du ja haben willst, muss man ja dazu sagen? Ich denke eher, das ist bei mir auch diese Abhängigkeit, dessen er sich bewusst ist. Ja. Ich auf allen Ebenen im Endeffekt ja auch abhängig bin mittlerweile. Ich also wohne in einer seiner Wohnungen. Ich arbeite in seinem Büro mit. Entschuldigung, ich habe gerade dazwischen gequatscht. Du lebst in einer Wohnung, in seiner Wohnung? In einer seiner Wohnungen, in einer seiner Wohnungen, die ihm gehören? Ja. Also, okay. Aber ich bezahle Miete. Okay. Ja. So, und du arbeitest auch? Ich arbeite auch für ihn. Ganz normal im Büro oder was auch ja, immer? Ja, wobei ich quasi das just for fun mache. Also ich werde dafür nicht bezahlt. Ach, und das wissen ja die anderen Arbeitskollegen auch? Nee, wir sind ja nur zu zweit. Das ist ja seins. Und, ach so, ganz klein ist das nur. Da bist ja, du so die Privat... am Anfang wollte ich ihm helfen und es kam halt immer mehr. Und es ist halt immer so diese, ja, wie soll ich sagen, so eine unterschwellig psychische Dominanz dabei. Was arbeitest du denn da? Ich mache alles, was mit Zahlen zu tun hat. Ich bin Betriebswirt. Okay, dann kennst du dich gut aus. Und wie viele Stunden arbeitest du da umsonst? Im Endeffekt so viel wie möglich, damit ich bei ihm sein kann. Aber du hast auch noch einen normalen Beruf? Nein. Nein? Ich bin erwerbsunfähig. Ich beziehe eigentlich auch Rente. Mhm. Und mache das, wie gesagt, just for fun. Gehen wir nochmal kurz zu den Anfängen. Wie lange läuft das jetzt schon? 7 Jahre. 7 Jahre schon. Und wie hast du ihn kennengelernt? Über einen Chat. Über einen SM-Chat, Sadomaso-Chat. Und war das der Zufall, dass ihr dann auch gleich in einer Stadt gelebt habt? Nein. Nein? Nein. Wir haben am Anfang 100 Kilometer entfernt gewohnt. Mhm. Ich habe ihn damals gesehen und habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt. Mhm. Ich für ihn war und ich, vielleicht bin ich auch einfach nur eine von vielen. Das weißt du gar nicht? Nein. Mhm. Bist du denn dann? Ich habe relativ schnell so bemerkt, dass er noch ein ganz anderes Leben führt, als was er mir erzählt hat. Mhm. Sprach ihn damals auch drauf an. Bist du dann in seine Stadt gezogen? Genau. Wegen ihm? Ja. Mhm. Ja. Er hat eine Familie, eine Frau? Alles ganz normal. Er hat eine Frau, genau. Alles normal geregelt. Ja. Du sagst, du warst verliebt am Anfang. Ich bin immer noch verliebt, das ist ja das Problem. Ich wollte gerade sagen, das ist das Problem. Normalerweise in diesen SM-Beziehungen gibt es einen Herrn und einen Sklaven, genau. Und man arrangiert sie und es ist gut. Aber wenn man verliebt ist, musst du doch sehr leiden unter der Situation. Ich leide total. Ich war heute kurz davor, aus dem Fenster zu springen. Dann ist es ja eigentlich keine wirkliche SM-Beziehung. Das heißt, du willst eigentlich eine richtig normale Beziehung mit diesem Mann haben? Nee, eigentlich würde ich gerne viel mehr wieder auf die SM-Schiene hin, auch mit ihm, aber... du hast Erfahrungen schon im SM-Bereich von früher? Ja. Und? Also ich habe erste SM-Erfahrungen gemacht, wirklich mit 18. Mhm. Also die klassischen SM-Erfahrungen? Genau, genau. War aber dann in der Ehe, wo das überhaupt nicht praktiziert wurde. Und als ich mich dann trennte, bin ich einfach wieder reingegangen. Mhm. Hat in diesen 7 Jahren, gab es am Anfang auch den klassischen SM zwischen euch, also mit Peitschen und das ganze Programm? Ja. Wobei er für mich damals nicht der typische Herr war. Ich bin jemand, ich provoziere, ich möchte bestraft werden. Mhm. Das hat er, ich weiß nicht, ob er es nicht gemerkt hat oder... was er war, auf jeden Fall, sein Sadismus, der eigentlich da ist, der ist dann so vom Körperlichen weggegangen. Aber im Endeffekt quält er mich psychisch total. Sag vielleicht noch ein paar Beispiele, wo er dich und wie er dich am heftigsten seelisch quält. Ganz einfach. Er macht was. Er trifft sich noch mit einer anderen Frau, das weiß ich auch. Und diese Frau ist für mich absolut rotes Tuch. Die kennst du auch? Vom Hörensagen, vom Sehen. Okay. Davon kenne ich sie. Ne? Und er hat jetzt Pfingsten mit ihr auch Stunden verbracht. Sagt mir aber, er ist mit seiner Frau unterwegs, weil seine Frau akzeptiere ich. Also das ist für mich die Ehefrau, da habe ich auch kein Problem mit. Also er quält dich quasi mit der Präsenz einer Nebenbuhlerin. Ja, das geht das. Und die Quälerei fing dann erst eigentlich später an, dass ich halt bemerkt habe, dass die beiden unterwegs sind und ich ihn dann darauf anspreche oder auch per SMS und ich quasi dann die Böse von ihm, zur Bösen von ihm gemacht werde, weil er dann alles Mögliche auftischt, was ich vielleicht gemacht habe. Ja. Und mir auch heute gesagt habe, ja, ich darf dann jetzt auch nicht mehr im Büro arbeiten. Oder ich, ach so, und das ist natürlich eine schwere Bestrafung für dich. Und das ist im Endeffekt für mich das Schlimmste, was er machen konnte. Daher heute auch die Intention, eventuell aus dem Fenster zu springen. Ja, ich hab ganz klipp und klar gesagt, verlässt du jetzt das Büro, geh auf die Straße, raus, dann werde ich springen. Ich stand am Fenster, wäre er rausgegangen, wäre ich gesprungen. Er ist nicht rausgegangen. Er ist nicht rausgegangen. Was will dieser Mann von dir noch? Tja. Ich weiß es nicht. Er sagt immer, ich würde ihn kontrollieren, ich würde ihm nachschnüffeln. Das stimmt aber nicht. Er behauptet Dinge, die ich mache, angeblich, die nicht stimmen. Wo ich einfach definitiv sage, das bin ich nicht, das war ich nicht, das mache ich nicht. Aber er glaubt mir nicht. Und er sagt das so häufig, bis ich am Schluss selbst überlege, habe ich das jetzt gemacht oder habe ich das nicht gemacht? Und klingt auch so. Denke, ich bin schuld. Klingt ich bin so. Auch schuld jetzt, dass er unglücklich ist, weil ich erkannt habe, dass er mich angelogen hat. Klingt so, als wären da zwei Menschen zusammen, die psychisch größte Probleme haben. Das glaube ich bei dir. Das glaube ich bei dir, Petra, dass das psychisch so verschachtelt mittlerweile ist, dass man dann nicht mehr von der SM-Beziehung natürlich überhaupt nicht reden kann. Das ist eine hochpathologische Abhängigkeitsstruktur, in der du da hängst, aus der du wahrscheinlich gar nicht alleine rauskommst. Und die Frage ist ja auch, warum funktionierst du so? Warum bist du so? Warum begibst du dich in ich will ihn nicht verlieren. Ja, ja. Aber warum willst du einen Menschen nicht verlieren, der dir so... Du hast ja keinen... Oder hast du einen Lustgewinn an diesem Leid? Mittlerweile so nicht mehr, nein. Ja, so habe ich es auch verstanden. Nein. Ich hoffe halt jedes Mal noch, dass... er dominiert, dass er einfach wieder anfängt, mehr zu dominieren und Befehle ausspricht, was er aber so ja nicht mehr macht. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr auf dich. Tja, dann finde ich, müsste man das klar und offen sagen. Dann sagst du, ich springe aus dem Fenster. Ja, normalerweise nicht, sondern das kam heute dadurch, dass er mich ja zum Buhmann gemacht hat, wo ich gar nicht eigentlich der Buhmann war. Ja, aber das ist doch euer Ritual. Das macht er doch immer wieder, weil hast du ja gerade so gesagt. Ja. Nun ist es heute etwas eskaliert. Das ganze Umfeld merkt es ja auch mittlerweile. Also sagt also wirklich jeder, wahrscheinlich muss ich hier komplett raus. Sonst, hast du Kinder? Nicht hier. Die leben bei meinem Mann. Die sind erwachsen schon? Teilweise, ja. Ja. Kriegen die so ein bisschen mit, was mit ihrer Mutter? Ich hab da keinen Kontakt. Warum nicht? Das sind deine Kinder. Ja, aber ist ein anderes Thema. Okay. Deshalb habe ich jetzt nicht ganz so passend. Dann, okay, ich dachte nur, dass es da irgendwie einen Zusammenhang noch gibt, aber das ist ein ganz anderes Feld. Mhm. Okay. Gab es eigentlich auch noch normale Sexualität zwischen euch in den letzten Jahren? Sagen wir es so, ich sorge immer dafür. Also er kann keinen normalen Verkehr mehr führen. Warum? Weil er keine Erektion, also er nur eine verminderte Erektion bedingt durch eine Diabetes hat. Ja. Und du sorgst dafür, dass was? Und ich gucke halt im Endeffekt, dass es ihm ansonsten sein Wohlergehen okay ist. Ne? Also ich würde alles machen, damit es ihm gut geht. Auch im sexuellen Sinne? Auch im sexuellen Sinne. Also und das wenn er irgendwas, wenn er irgendwas sagen würde, was er möchte, dann wäre das. Sagt er es denn auch? Nein, ja. Er ist eher derjenige, also jemand, der abwartet. Du hast gerade. Das ist es ja. Die Dominanz ist eigentlich weg. Mhm. Sondern es ist jetzt einfach nur noch eine Abhängigkeit mit einer Hörigkeit von mir. Aber er weiß trotz allem ganz genau. Er droht mir, dass ich nicht mehr ins Büro kommen darf. Und okay. ich kusche. Du hast gerade eigentlich den Lösungssatz gesagt. Du hast ihn selbst gesagt gerade. Du hast gesagt, ich muss hier raus. Ja. Du musst da raus. Das klingt für mich als völlig außenstehenden Menschen fast schon gruselig, was du da erzählst. Bedrückend in jeglicher Hinsicht. Furchtbar, psychisch erdrückend einfach. Und die Grenze zwischen einer seelischen Erkrankung und einer sexuellen Affinität ist manchmal schwimmend. Mhm. Und ich glaube, dass es jetzt schon sehr ins Krankhafte übergesprungen ist. Geh raus, hol dir Hilfe. Du musst ja Hilfe wirklich von einem richtigen Fachmann holen, der ganzen Sache auch gewachsen ist. Das ist ja sehr komplex, was du mir da erzählst. Mhm. Aber wie immer, der tollste Fachmann hilft nichts, wenn du nicht willst. Vorhin wurde ich von seiner Ex-Frau, mit der ich bekannt bin, gefragt, ob ich was ich noch für ihn empfinde, ja, oder was da ist, dass ich nicht gehe. Ich habe wirklich lange überlegt. Also irgendwas hat dieser Mann, was wahnsinnig anziehend ist, was total genial und geil ist. Petra, das sagen alle abhängigen Menschen von denen sie abhängig sind. Und wenn dir vielleicht durch Gespräche oder vielleicht durch Reflexionen mit einem fachkundigen Menschen die Augen geöffnet werden, wirst du irgendwann davor stehen und denken, mein Gott, was habe ich da gemacht? Ja, das ist ja auch, manchmal bin ich so klar, dass ich dann auch wirklich im SMS oder in der SMS schreibe und sage, warum machst du das jetzt mit mir? Genau. Und kann es nicht weitergehen. Er lügt ja dann in dem Moment. Ich mache einen Vorschlag, Petra, weil mir ein bisschen die Zeit wegläuft. Ich finde, also mein Gefühl ist, das kann ich dir sagen, dass du dringlichst da raus musst. Jetzt rufen wir dich nochmal an, dass wir ein bisschen mehr Zeit dir geben können im Hintergrund. Ja. Und das machen wir jetzt gleich. Okay? Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Ich muss auflegen. Du musst auflegen, oder? Und warten, bis es wieder klingelt bei dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.32 Uhr und 1.32 Uhr und morgen ist ja schon Thementag, weil ja heute Dienstag ist. Also morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Waffen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Opfer eines Verbrechens mit Waffen gewalt wurden oder durch eine Waffe wurden, die einen nahen Menschen durch eine Waffe vielleicht verloren haben und denen ein Unfall mit einer Waffe passiert ist und natürlich auch sehr gerne mit Waffennarren. Und Waffen kann man ja relativ weit fassen. Das sind einmal die klassischen Schusswaffen, das sind Messer, das sind Macheten, das sind Schlagringe. Es können auch Hunde sein, die man als Waffen abrichtet. Wenn ihr darüber mit mir gerne sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung oder während der Sendung an. Das Thema morgen heißt Waffen bei uns. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Anna. Anna ist 23. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen. Wow, ich bin durchgekommen. Hallo Anna. Ja, schön, ich freue mich. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht es bei mir? Eine Sache, die ja nicht sehr, sehr schön ist. Ich habe eine seltene Hauterkrankung, die nennt sich Akne im Werbe. Erklär mal genau, was das ist und wie diese Erkrankung aussieht. Okay, also Akne inversa ist folgendes, also es bilden sich unter der Haut, also tieferen Hautschichten, so Geschwüre, Abszesse, die sich immer wieder entzünden und so mit unsichtbaren Kanälen miteinander verbunden sind. Und das Einzige, wie man das entfernen kann, ist eine OP. Kann man diese Abszesse sehen oder fühlen? Ja, also es ist ja so, also es kommt schubweise. Und diese Teile entzünden sich immer wieder und meistens bleibt dann so ein blauer Fleck zurück und ja so eine kleine Kapsel, die man so ertasten kann unter der Haut. Ja, Wo tritt diese Erkrankung an deinem Körper überall auf? Das kannst du überall da kriegen, wo du schwitzt. Ah. Das also Achseln, Nacken, im Bereich des Busens, im Intimbereich, in Schenkeln. Was sicher sehr unangenehm ist. Das ist sehr unangenehm, ja. Das ist sehr peinlich, sehr unangenehm. Nochmal die Frage, das ist mir gerade nicht ganz klar geworden. Wenn du das zum Beispiel jetzt im Intimbereich hast, wie sieht man oder wie fühlt man das von außen? Ja, also ich habe halt ganz, ganz viele violette Flecke. Mhm. Und wenn es halt entzündet ist, ja, wie halt so ein Abszess aussieht, diese Kapsel. Also es schwillt dann schon an. Ganz genau, genau. Und es sind dicke Knubbel überall. Es sind Knoten, ganz genau. Ja. Knoten, die man unter der Haut ertastet. Und wie dick sind diese Knoten? Wie ein Pfirsichkern oder? Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe im Internet gelesen von Leuten, wo es zu Tennisball groß wurde. Mhm. Und bei dir? Und ja, das ist so Bohnengröße. Also ich habe es mal ganz, ganz schlimm gehabt. Ich hatte seit 2007 18 OPs. Ach du je. Das heißt, immer wird ein Abszess dann aufgeschnitten und der Eiter wird rausgelassen? Nein. Ja, das habe ich auch ein paar Mal gehabt. Aber eigentlich ist es so, wenn sich ein Abszess bildet, dann kommen ganz viele neue. Mhm. Und durch diese unsichtbaren Kanäle, wenn die nicht entfernt werden, also man muss bis ins gesunde Gewebe schneiden. Es ist ein das sind riesige Operationen dann, richtige, ja, tiefe... Ja, das sind riesige Wundflächen, ganz genau. Mhm. Also meine Achseln zum Beispiel waren 7 Zentimeter tief und ja, das war lang so 15 Zentimeter. Mhm. Wenn man diese ganzen Kanäle, wie du es ja sehr bildlich beschrieben hast, wenn man die nicht erwischt bei der Operation, kommt direkt wieder was Neues. Genau. Ganz genau, ganz genau. Deswegen sind diese Eingriffe ganz, ganz schwer, was ich aber am schlimmsten finde. Dass es allein in Deutschland 3 Millionen Betroffene gibt. 3 Millionen Betroffene? Und 3 Millionen. 3 Millionen. Und das ist eine Erkrankung, an der man nicht stirbt, aber die sehr, sehr große Belastung und Leid ausbeutet. Genau, und das ganz Tolle an dieser Krankheit ist, die hast du bis ins hohe Alter. Die kannst du haben, bis du 70, 80 bist. Das heißt, es gibt keine wirklichen Therapiemöglichkeiten? Nein, die ist chronisch, bleibt ein Leben lang. Und es gibt nur... es gibt nur das Skalpell. Und das Schlimmste ist auch, das erste Mal wurde diese Krankheit festgestellt im 18. Jahrhundert. Mhm. Und es ist bis heute nicht heilbar. Man kann nicht mit Ernährung oder mit Medikamenten kann man nicht versuchen, dagegen zu steuern. Also, ich sag mal so, Ernährung und ein gesunder Lebensstil können natürlich so ein bisschen die Symptome lindern. Mhm. Aber ich habe auch schon von Leuten gelesen, die sich vegan ernähren und super gesund leben und die haben das trotzdem und die rauchen nicht und die trinken nicht. Mhm. Und also man kann im Klartext nichts wirklich machen. Also du hast gerade gesagt, im Intimbereich hast du es auch. Wie geht das? Geht das auch bis zum After hin? Oder an den Afterrand geht es da auch hin? Also ich habe es am Steißbein gehabt. Da hatte ich 3 OPs. Also ich habe am Steißbein gehabt und glücklicherweise konnte man es da immer nähen, weil da habe ich drauf bestanden. Mhm. Weil allein schon, wenn du mal für kleine Mädels musst, ne, also das natürlich. Geht gar nicht noch. Ja, natürlich. Du bist 23 Jahre alt. Bist du damit auf die Welt gekommen mit dieser Erkrankung? Nein, ich habe es 2007 gekriegt mit, 16, 17, so 2000, so zwischen 2006 und 2008. Also ich habe mal einen gehabt. Dann ist weg gewesen und dann kam das so langsam schleichend bei mir. Ja, und als es dann richtig, Das heißt, die Veranlagung zur Erkrankung war irgendwie schon da und die ist dann ausgebrochen in diesem Zeitraum. Sagen mir jedenfalls die Ärzte, dass es Veranlagung ist. Mhm. Aber gut, die Ärzte kennen das kaum. Also ich habe jahrelang gebraucht, um irgendwie einen Dermatologen hier bei mir in der Stadt zu finden, der sich einigermaßen auskennt. Was mich wundert, wenn so viele Leute das haben in Deutschland. Und wahrscheinlich im Studium eines der großen Krankheiten sein, mit denen man sich beschäftigt. Nicht wirklich. Du bist also du? Es gibt so... Ja. Nee, sag du. Entschuldigung. Ja, es gibt so viele Fehldiagnosen allein schon so. Ich habe von Leuten gelesen, die haben irgendwie 10, 20 Jahre gebraucht, bis sie eigentlich wussten, wie das heißt. Und also wenn ich sowas lese, dann ja. Ja, das ist natürlich ausgesprochen ärgerlich und letztendlich auch skandalös, dass man da so lange für braucht. Du bist, wie gesagt, eine junge Frau. Das heißt, so im Bereich Sexualität bist du wahrscheinlich sehr gebremst, weil du dich schämst, oder? Ja, sagen wir mal so, ich habe meine gesamte Teenagerzeit, die eigentlich ja dafür da ist, so seine ersten Erfahrungen zu machen und auf Partys zu gehen und einfach seinen Spaß zu haben, im Krankenhaus verbracht. Mhm. Und das heißt jetzt auf deine heutige Zeit bezogen, du hast also ich sag mal so nach, ja, Entschuldigung. Nee, bitte. Reden Sie erst aus? Nee, sag. Ja, also wie gesagt, ich habe meine gesamte Teenagerzeit im Krankenhaus verbracht und ich hatte noch nie einen Partner. Hatte ich noch nie, weil ich glaube, niemand ist in der Lage in meinem Alter, also kein Mann, kein Junge, ist in der Lage, glaube ich, mit sowas fertig zu werden. Also viele Frauen sind schon verheiratet und haben es dann während der Ehe gekriegt. Ich meine, das ist dann ja auch ein bisschen was anderes, wenn man verheiratet ist und so ein geistige Reife hat. Ja, natürlich, das stimmt. Das heißt, wenn du normal angezogen bist, sieht man dir das gar nicht an. Im Gesicht hast du das ja nicht. Genau. Dann gab es doch bestimmt schon Situationen, wo sich jemand für dich interessiert hat oder sich vielleicht sogar jemand nicht verliebt hat. Wie reagierst du dann? Ja, wie reagiere ich dann? Also meistens ist es so, dass ich halt viel chatte, weil ich sonst so schüchtern bin. Also ich traue mich so nicht mehr, Mann anzusprechen. Ich habe nicht nur das, ich habe Diabetes Typ 2, habe ich auch noch gekriegt und noch so ein paar andere kleine Geschichten. Und ich habe einfach, also gesundheitlich habe ich einfach Pech gehabt, könnte da man so sagen. Du hast die schlechte Karte gezogen, ja. Ja, aber gut. Wie ist denn das für dich, dass du eben in deinem Alter letztendlich darauf verzichten musst, was so viele andere erleben und genießen? Schrecklich. Mhm. Also die einfachsten Dinge, also zum Beispiel, wenn mich eine Freundin fragt, wollen wir ins Schwimmbad gehen, dann muss ich wieder sagen, ja du Süße, du weißt doch, meine Haut geht nicht mit. Das heißt also, auch wenn du eine Bikinihose anhast, sieht man das an den Rändern, sieht man das? Ja, also meistens oder unterm Arm trage ich dann so eine Bermudas. Ne? Ah ja, sowas. Mhm. Aber wenn ich dann, also wenn es dann wieder entzündet ist, dann kann ich ja überhaupt nicht schwimmen. Ist klar, ja. Na, und das hat man schubweise, wie gesagt. Also es kann auch mal sein, dass man wirklich monatelang Ruhe hat und plötzlich ist es dann wieder da. Wenn du dir jetzt so den Gedanken machst, du hast mir erzählt, dass das nicht heilbar ist und dass man das wahrscheinlich sein ganzes Leben mit sich herumträgt. Ja. Was löst das denn in dir aus? Die Vorstellung, ich habe das vielleicht jetzt noch 50, 60 Jahre. Also als ich 16 war und man mir das gesagt hat, dass ich Akne inverse habe, da habe ich erst mal gedacht, ja gut, okay, ich weiß wenigstens, wie es heißt, ne? Lässt sich ja bestimmt irgendwie beheben, weil das wurde Akne, ne? Macht einem erstmal so jetzt nicht so direkt Angst. Und dann habe ich mich an meinen Laptop gesetzt und hab's gegoogelt. Und als da stand chronisch und bis ins hohe Alter, habe ich gedacht, ja, scheiße. Richtig, richtig, scheiße. Hast du mit anderen Betroffenen Kontakt? Wie gesagt, ich bin in so einem Selbsthilfeforum drin, wo ich so still mitlese und mich aber nicht so wirklich äußere, weil ich traue mich da irgendwie nicht. Also auch, dass ich jetzt angerufen habe, ich weiß nicht, das kam irgendwie ganz spontan und ich bin einfach der Meinung, dass da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit getan werden muss. Dafür bin ich ja auch dankbar, denn wir können dir natürlich nicht helfen. Du bist da wahrscheinlich tausendmal informierter, als wir hier sind. Es sei denn, es gibt vielleicht irgendeinen interessanten Tipp von unserem Publikum, aber... Ich bin offen für Neues. Natürlich, ja. Aber insofern finde ich es sehr gut, dass du angerufen hast, Anna. Ich finde immer gut, wenn man solche Dinge in die Öffentlichkeit bringt, damit es aus dem Tabubereich rauskommt. Ich finde einfach, wenn die Ärzte nichts machen, dann müssen wir daran. Und was ich halt so schlimm finde, dass Leute wie ich das so schwer haben, so auch arbeitstechnisch. Ne? Was machst du denn beruflich? Ja, ich kann nicht arbeiten. Ich bin alle halbe Jahr im Krankenhaus. Achso, aufgrund der Erkrankung, aber nicht aufgrund einer Diskriminierung, weil man kriegt das ja eigentlich... Nein, aufgrund aufgrund der Erkrankung. Aufgrund der Erkrankung, weil du ständig in, genau, in also, Behandlung bist und... Ja, genau, weil ich ständig irgendwas hab und mit Diskriminierung so direkt hat das gar nichts zu tun. Also wie gesagt, viele müssen schon mit 30 EU-Rente beantragen, weil sie immer neue Sachen haben. Und ich zum Beispiel, ich versuche seit 4 Jahren eine Reha durchzukriegen nochmal. Mhm. Und ja, das interessiert sie nicht. Also Anna, ich freue mich, dass du angerufen hast und dass du auch so mutig warst, darüber zu sprechen. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. Und ich verspreche dir natürlich, wenn irgendein heißer Tipp hier kommt, den reichen wir sehr gerne an dich natürlich weiter. Komme ich noch ein Autogramm? Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute von Herzen, Anna. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Nochmal kurzer Hinweis auf unser Thema morgen. Thema morgen heißt Waffen. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Waffen sprechen. Ich möchte mit Waffennarren sprechen und möchte reden auch mit Leuten, die durch eine Waffe zu Schaden gekommen sind oder die vielleicht sogar jemanden verloren haben durch eine Waffe. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Hier ist Manfred. Manfred ist 55. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Abend. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen. Ja, hallo. Um was geht's, Manfred? Ja, es ist folgendes. Ich hinter mir liegt schon seit einigen Jahren eine sehr extreme SM-Beziehung auf einer Cyber-Ebene, in der es darum ging, Initiation war für mich, dass ich auf welchen Gründen auch immer die Fantasie entwickelt habe, dass ich in einem Rausch von Liebe und Ekstase aus dem Leben scheiden wollte. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich auf seltsame Weise übers Internet jemanden kennengelernt habe, einen SM-Meister. Und den habe ich persönlich getroffen für eine Viertelstunde, 20 Minuten haben wir uns unterhalten. Und der konnte sogar meine Gedanken lesen. Ich war in einem Café mit ihm und er hatte sowas so Intensives in seinen Augen, dass ich meinen Blick senken musste und dachte, weil ich so fasziniert von ihm war, hoffentlich mag er mich. Und dann war irgendwann die Unterhaltung auch vorbei. Ich ging zu seinem Flieger, wollte nach Berlin dann weiterfliegen und hat mir eine SMS geschickt. Mir ist glaubhaft klar, dass du das Extremste suchst. Ich habe das und ich kann dich dahin führen, aber du bist weder körperlich noch psychisch in der Lage dazu. Mhm. Und dann hat er mich durch eine wundervolle, aber auch furchtbare Erfahrung geführt. Also per Internet heißt das? Per Chat? Per Chat, ohne Telefon, ohne weitere persönliche Ansprache über. Mhm. Ich wurde Bodybuilder, war fast austrainiert. Ich habe zum Beispiel... Das hast du wirklich real gemacht, weil er dich dahin gedrängt hat. Ja. Er hat dir gesagt, du gehst jetzt ins Studio und trainierst so und so viele Stunden pro Woche. Ja, also langsam steigern. Ein Extrem war zum Beispiel, dass ich im Wald mal dann im Winter bei Frost mich nackt ausziehen sollte, mit Wasser übergießen, eine Maske aufziehen und dann 4 Stunden für ihn knien sollte. Aber das konnte er ja gar nicht kontrollieren, ob du das wirklich gemacht hast. Ja, aber er hatte durch meine Unschuld, vermute ich, ich war mental noch sehr unschuldig, obwohl ich damals so, das war so 2001, 2002, obwohl ich da ja schon über 40 war, war ich mental sehr noch relativ unschuldig. Also er wusste, du wirst es schon machen, der verließ sich darauf. Genau, und durch das, was ich berichtet habe, konnte er das für sich abprüfen, ob das glaubhaft ist. So, das war im Jahre 2001 ungefähr, hast du gerade gesagt. Genau. Bis heute ist ja nur sehr viel Zeit vergangen. Bist du immer noch in den Händen dieses Meisters? Nein, aber nein, das ist vorbei. Wir hatten auch nie Sex. Er hatte so ein Sexversprechen mir gegeben oder ein Beziehungsversprechen angedeutet, wenn ich dann diesen Bodybuilder-Körper erreicht habe. Hat das aber dann sich anders überlegt. Und ich bin aber, das Gute an der Geschichte ist, ich bin ganz nach oben geführt worden mental. Was heißt das? Ich bin in eine Fusion von Körper und Seele geführt worden. Die fängt bei den Füßen an, zieht durch den ganzen Körper und geht dann aus dem Kopf raus. Und dann habe ich sowas empfunden, was man vielleicht am besten mit Ewigkeit beschreiben kann. Jetzt sind wir im Bereich der Esoterik. Ja, seltsamerweise. Ich hatte das ja nicht vor. Ich habe das ja nur erlebt. Also ich bin ja geführt worden von diesem Mann und habe ihm das dann berichtet. Und dann hat er irgendwann, merkte ich so ein bisschen zwischen den Zeilen, seine Ungeduld. Und dann ist diese Energie oder wie immer man das nennen will, ich habe dafür keine vernünftigen Begrifflichkeiten, wieder in mich hineingegangen und durch meine Körperöffnung hat mich diese Energie verlassen und ich habe einen intensiven erotischen Hunger erlebt nach meinen sexuellen Wünschen, die ich kultiviert habe in meinem Leben. Okay, jetzt hast du aber gerade einige Formulierungen gebraucht, dass der auch etwas Furchtbares mit dir gemacht hat. Ja, das Furchtbare war, ich bin dann, als diese Energie wieder in mich reinfiel und aus mir rausging, aus meinem primären Geschlechtsorgan, bin ich dann in ein ganz schreckliches Loch gefallen. Da hattest du auch keinen Kontakt mehr mit dem Mann. Doch, hatte ich noch. Er wollte das ja sogar begleiten. Ich bin dann seelisch gestorben. Das Licht ging völlig aus. Also alles das, was eigentlich so, ich weiß nicht, Goethe nennt das wohl, was im Kern des Lebens zusammenhält, war weg. Ich war tot, absolute Schwärze, als lebender Körper mit halbwegs funktionierendem Geist. Mal eine kurze Zwischenfrage, das ist jetzt so ein Trip, auf dem du da warst. Gab es denn auch noch während dieser Zeit einen Alltag? Hast du gearbeitet, hast du einen Haushalt gemacht? Ja, ich war selbstständig. Das ging alles noch nebenher. Ja, das ging alles. Und zwei Welten. Ja, genau. Und das Problem an der, und irgendwann habe ich mich dann in dieser Phase, in der ich seelisch tot war, habe ich mich dann hingekniet und um Gnade gewinselt, war aber alleine dabei. Wen hast du angewinselt? Ja, ich weiß auch nicht, Gott oder weiß der Kuckuck. Irgendwas Höheres. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mit jemand anderem gechattet, aber nicht mit diesem Meister. Das ist auch nicht der Meister, der hat nicht ein anderes Profil einfach benutzt, sondern war wirklich eine andere Person. Der hat dann nur dieses Wort Gott benutzt in dem Chat aus irgendeinem Zusammenhang, den ich aber gar nicht initiiert hatte. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Da, wo ich noch Asche war, ist plötzlich so ein Blumenfeld in meine Seele entstanden, wie wenn es in der Wüste regnet. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in die Gehirne reinhorchen unserer Zuhörer, was die gerade so denken. Ja, jetzt darf ich noch was sagen? Natürlich, ja, klar. Okay, also das Entscheidende ist, wie komme ich aus der Nummer raus, ist für mich die Frage, weil ich habe seitdem keinen Sex mehr, weil ich Angst vor diesen Fantasien habe. Und dann ist auch noch ein Punkt, eine Psychoanalytikerin hat vor vielen Jahren mich versucht, meine Homosexualität zu entfremden und mich zum Heterosexuellen zu machen. Wieso bist du denn zu dir hingegangen überhaupt? Ich war 19 Jahre alt und hatte ein Problem. Ach so, so lange ist das schon her. Ja. Und die wollte dann sogar später, lange Jahre nach der Therapie, habe ich sie mal wegen einer Krisenintervention angerufen und dann wollte sie mich sogar in eine Beziehung mit sich locken. Also die hat meine Homosexualität als Krankheit behandelt. Okay, aber das liegt ja nun schon 40 Jahre, 30 Jahre zurück. Nee, das war dann auch in dieser Phase, als ich mit dem Sadisten eine Beziehung hatte, hatte sie sich da eingemischt und wollte gegen ihn konkurrieren. Hör mal, du lebst aber in einer komischen Welt. Das kann ich dir flüstern. Lieber Gott, jetzt der Sadist ist weg. Ja. So, die komische Psychotante ist auch weg. Ja, Gott sei Dank. So, das ist schon mal gut. Du hast noch deinen Beruf. Nee, ich bin dann psychisch zusammengebrochen, musste auch in eine geschlossene Klinik kurze Zeit. Das finde ich nämlich auch, was du mir da gerade erzählt hast. Das ist aber dringend nötig gewesen. Ja, genau. Ja. Also ich bin gut stabil. Ich hatte früher auch Drogen genommen, ist alles vorbei. Mhm. Nur die offene Frage ist für mich, und da würde ich gerne mal mit jemandem sprechen, vorzugsweise dann mit einem Mann vielleicht auch noch mal eine Therapie machen oder so. Wie komme ich aus dieser Demütigungsschiene heraus, dass ich Demütigung begreife, dass ich Erniedrigung begreife und dass ich wenigstens für den Rest meines Lebens noch, wenn ich Glück habe, eine haltgebende Beziehung erleben kann? Finde ich sehr richtige Fragen, Manfred. Nach den wahnsinnigen, nach der Achterbahn, die du hinter dir hast, muss ja jetzt auch irgendwie eine gewisse Normalität für den Rest deines Lebens reinkommen. Ja, mach eine gute Therapie, mach eine Gesprächstherapie. Ja, aber wer hat Kompetenz in diesem Bereich? So, das kann ich dir aus dem Lameng nicht sagen, da müssen wir dich zurückrufen. Okay. Da muss jemand Kompetenz haben, da hast du recht. Ja. Sehe ich auch so. Wir rufen dich gleich wieder an. Einverstanden? Ja, okay. Alles Gute, Manfred. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Und hier ist Thorsten, 50. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Thorsten. Thorsten am Apparat. Hallo. Sehr schön. Um was also geht's, Thorsten? Ich rufe dich an wegen der Dame, die vorhin da war. Das ist die Sarah, glaube ich. Die ja, wohl, die erste Anruferin, die in der schönen, ja, genau, Beziehung lebt, ja. Mhm. Ja, also Manfred kann ich jetzt aktuell in seiner Situation nicht helfen, aber er hat wohl auch Demütigung erlebt, so wie die Sarah auch. Mhm. Und um nichts anderes geht's da. Die Frau ist hilflos, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich spontan angerufen habe. Ich glaube, du meinst jetzt aber nicht unsere erste Anruferin, die in der Ehe ist und die geschlagen wird. Die meinst du nicht. Du meinst doch, genau die Frau meine ich. Ich meine die Hilflosigkeit von der Frau, ja. Das hat mich also bewegt, da anzurufen. Ah ja. Gut. Bei dir. Wo die Mutter, die aus kurdischem Hintergrund kommt, die meinst so du? So ist es. Hm? Okay. Genau. Hm? Ja. Genau. Weil solche Frauen fühlen sich ja in Deutschland in der Regel doch noch hilfloser, mhm, als deutsche Frauen, die misshandelt werden, ja, als Deutsche, die irgendwo eingesperrt werden, die in ihrer Freiheit beraubt werden. Ja. Das sind ja alles Straftatbestände, ja. Und da sind wir mal beim Punkt. Ich wollte mich mal kurz vorstellen. Also ich bin Polizeibeamter. Ah. Im Vorruhestand, mhm, und ja, seit ich im Vorruhestand bin, verfolge ich natürlich trotzdem um mich herum, was passiert. Mhm. Und wir das haben heißt, halt, solche Fälle sind dir durchaus sehr geläufig. Die sind mir aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit sehr geläufig, mhm, aber natürlich auch aus dem, was wir jetzt machen, weil wir versuchen einfach Menschen, die in Not sind, zu helfen, weil die Kollegen das personell ja gar nicht leisten können mehr. Aber ja, wie könntest du oder wie könnte die Polizei einer solchen Frau helfen? Wie ginge das? Also zum einen müsste mal die Scheu überwunden werden. Also viele, gerade Menschen, die irgendwo einen ethnischen Hintergrund haben, der eben nicht hier deutsch ist, ja, die scheuen sich zu Behörden zu gehen. Mhm. Sie denken, sie werden nicht ernst genommen, ja, mhm, aber das ist falsch. Also dein, ja, dringender Rat auf jeden Fall in solcher Situation, wenn man Gewalt erlebt, zur Polizei. Nur haben die Frauen dann noch mehr Angst, wenn sie ihren Partner anzeigen. Das ist richtig. Und deswegen sollte parallel zu einer Anzeige es auch so sein, also die Menschen müssen einfach innerlich bereit sein, diesen Schritt, den sie eigentlich schon viel, viel zu lange vor sich herschieben, den du vorhin auch angesprochen hast, ja, in deinem eigenen Gespräch, nämlich den Schritt zu tun, auszubrechen, ja, aus dem Teufelskreis auszubrechen, ja. Diesen Schritt, den müssen sie vorher für sich selbst vollzogen haben. Und dann kann man auch tatsächlich helfen. Natürlich, es ist möglicherweise schwierig, dann eine Polizeistreife zu kriegen, die dann beim Auszug präsent ist, um sie zu schützen. Mhm. Ja. Mhm. Aber gibt es sowas, dass die Polizeistreife beim Auszug dann hilft? Ja, das gibt es dann, wenn eben konkrete Anhaltspunkte vorliegen für eine tatsächliche Gefährdungslage. Mhm. Ja. Das steht so im POG. Mhm. Also bei uns heißt es POG, in anderen Bundesländern heißt es möglicherweise anders, aber das ist genau dasselbe per Gesetz. Mhm. Wenn eine tatsächliche Gefährdung für Menschen vorliegt, dann muss die Polizei auch tätig werden. Mhm. Und wenn sie personell überlastet ist, wie gesagt, also wir tun das privat jetzt mittlerweile, ich sage jetzt mal mehr oder weniger ehrenamtlich, fast schon zum Selbstkostenpreis, ja, in Anführungsstrichen, aber darum geht's nicht. Ich wollte einfach nur klar machen, dass diese Frau was tun muss. Ich habe vorhin auch angefangen, eine Mail zu schreiben, um ihr ein paar Tipps zu geben. Und, sehr gerne, schickt die uns und wir reichen das weiter. Ja, einfach, dass sie weiß, dass sie nicht alleine ist. Mhm. Dass sie nicht denkt, dass sie nur auf Hilfe innerhalb ihres ethnischen Kreises, ihrer Volksgruppe angewiesen ist. Finde ich sehr nett, dass du anrufst und diesen Hinweis gibst. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Finde ich sehr gut, sehr gut. Lieber Thorsten, vielen Dank für den Anruf und für diesen Tipp. Kein Problem. Also alles weitere, wie gesagt, ich schreibe euch dann gerne eine Mail. Genau. Es wäre wirklich wäre mir eine Freude, wenn die Frau vielleicht dann mal anruft bei mir oder so und wir uns mal kurz unterhalten können. Genau, und, das kann die Frau dann gesagt, ja entscheiden. Also wenn sie wirklich so Angst hat und diese Angst ist begründet, ich kenne so okay. viele Fälle, die dann wirklich schief gegangen sind, ja. also wo es wirklich zu Übergriffen gekommen ist. Ja. Ja. Thorsten, jetzt müssen wir raus, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich danke okay. für deinen Anruf, du schreibst uns und wir reichen es weiter. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Domian, dir auch. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema Waffen ab 0 Uhr. Könnt ihr anrufen, um 1 beginnt's. Ich wünsche euch eine gute und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.